Sag, wenn Allah wollte, würde ich ihn euch nicht verlesen, und er würde euch nicht davon Kenntnis geben. Ich habe doch vordem ein Leben lang unter euch verweilt. Begreift ihr denn nicht?